Jetzt weiß jede Nacht, dass das zerstört wurde. la-la, tri-tat, la-la, tri-tat, la-la, der Kasperle ist wieder da. Das wird mein Herz mein tiefer bitterer Trauer. In diesem Inferno aus Fäkalien, Fäulnis und Verwesung nicht wahnsinnig war, musste es werden. Thank you.